Lies jetzt die Aufgabe 14. Aufgabe 14. Wollen wir heute Abend ins Kino gehen? Hast du Lust? Klar, kein Problem. Läuft was Gutes? Ja, um 18 Uhr läuft im Tivoli ein super Film. Hast du dann Zeit? Leider kann ich nicht um 18 Uhr. Aber wir können sicher auch um 20 Uhr ins Kino gehen. Was meinst du? Ja, das geht. Okay, wir treffen uns um 7:45 am Tivoli.